suffering, Leiden, either becomes bitterness or it makes us better. Entweder führt das zu Bitterkeit oder sie macht uns besser. Right? Isn't that so true? Ist das nicht so wahr? What are we going to decide to do? Wofür werden wir uns entscheiden? Suffering is a part of this life. Leiden ist ein Teil dieses Lebens. God has so much he wants to show us. Gott hat so viel, was er uns einfach zeigen möchte. I have this message on my heart for the last month. Ich habe diese Botschaft auf meinem Herzen den ganzen letzten Monat schon. And it goes right along with what Rob was saying. Und diese Botschaft, ich schließe direkt an das an, was Rob gesagt hat. Let's pray and I'll share. Und lasst uns beten, damit ich es euch zeigen kann. Father in heaven. Vater im Himmel. I thank you this morning. Danke heute früh. That you are a real God. Dass du ein echter Gott bist. That you created us. Und du hast uns geschaffen. In your image. In deinem Ebenbild. With a mind. Mit einem Sinn. A conscience. Einem Bewusstsein. Emotions. Emotionen. A will. Einem Willen. Creativity. Kreativität. The ability to have relationships. Die Fähigkeit, Beziehungen zu führen. To imagine. Sich Dinge vorzustellen. To dream. Zu träumen. We thank you this morning. Und wir danken dir heute früh. Bless these words, I pray. Segne diese Worte, darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. You know, we go through so much in this life. Wir erleben so viele Dinge in unserem Leben. All of us are facing such some kind of situation. Und wir alle müssen bestimmte Situationen da erleben. Whether personally, ob die persönlich jetzt uns betreffen, our family or friends, oder ob das mit der Familie ist oder vielleicht mit Freunden, or with our health, oder unsere Gesundheit, or job, oder die Arbeitssituation, or maybe our marital status. Oder die Situation, wie wir verheiratet sind oder nicht, some wie das ausschaut. Es gibt Leute, die beten, dass sie heiraten können. Some people who are married are praying that they'd be single. Einige sind verheiratet, sie beten, dass sie wieder alleinstehend wären. There's people praying for kids. Da gibt es Leute, die beten für Kinder. There's people with kids wondering why. Da gibt es Menschen mit Kindern, die fragen sich, oh, was ist da los? I want you to understand this one word today. Ich möchte, dass ihr ein Wort versteht. What it means to dare. Was bedeutet es, etwas zu wagen? To be daring. Einfach wagemutig zu sein. Have you ever been dared by somebody? Hat es schon mal jemanden gegeben, der euch gegenüber etwas gewagt hat? In English we have this, you know, these words, I dare you. I dare you. Ich wage das. Ich fordere dich heraus. And usually if you dare someone to do something, you challenge them to prove that they are not frightened of doing it. Also, wenn du jemanden herausforderst, etwas zu tun, dann forderst du sie heraus, etwas zu beweisen, wovon sie eigentlich ein bisschen Angst haben, es auch zu tun. So if you're walking across a bridge, someone says, I could jump off this bridge. Du gehst über eine Brücke rüber und der eine sagt, hey, da kann ich runterspringen. I dare you. Na, ich fordere dich heraus. I challenge you to prove your courage. Ja, ich fordere dich heraus, deinen Mut zu beweisen. I challenge you to prove that you believe what you're saying. Ich fordere dich heraus, beweise mir, dass du das auch tust, was du gesagt hast. Oh, look at that girl. Schau dir das Mädchen an. She'd go out with me if I asked her. Na, die wird dann mit mir ausgehen, wenn ich sie nur bitte. I dare you. Also ich fordere dich heraus. I dare you to ask her. I dare you. Also ich fordere dich heraus. Frag sie. In English we have this double dare, you know, I double dare you. In Englisch geht das, ich fordere gleich zweifach heraus. The only thing that's stronger than a double dare is a double dog dare. Das Einzige, was noch schwieriger ist, ist als ein doppelter Hund der Waage. But there's also the triple dare. Da gibt es auch die dreifachen Wagemut, Herausforderungen. And then the ultimate of ultimate dares. Und dann die also äußerste Herausforderung. The triple dog dare. Dreifache Hund. Now, I'll just show you, since Christmas is always here, I'll show you something from a movie called A Christmas Story. Und da Weihnachten vor der Tür steht, möchte ich euch etwas zeigen aus einer Weihnachtsgeschichte. This is the triple dog dare. Da kommt der dreifache Wagemut, Herausforderungswagemut. Okay. Mark Twain said this. Mark Twain sagte Folgendes. Courage is not the absence of fear. Wagemut ist nicht das Mangeln an Furcht oder an Fehlen von Furcht, but the management of fear. Sondern die Art und Weise, wie man mit der Furcht umgeht. couple of weeks ago I was talking about God as a consuming fire. Vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. That's Hebrews chapter 12 verse 29. Hebräer Kapitel 12 Vers 29. God is an all-consuming fire. Gott ist ein Feuer, das alles verzehrt. And this is what it means when we see God as holy. Und das ist das, was es bedeutet, wenn wir Gott als heilig ansehen. Holy, holy, holy is the Lord. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. When we sing these words, holy. Wenn wir diese Worte singen, heilig. Picture in your mind an all-consuming fire. Stell dir vor, deine Gedanken, ein alles verzehrendes Feuer. God is the God who consumes guilt. Gott ist ein Gott, der die Schuld einfach verzehrt. He consumes bitterness. Er zehrt es einfach auf. He consumes sickness. Die Krankheit. He consumes anxiety. Ängstlichkeit. He consumes sin. Sünde. Jesus consumed the penalty of sin by going to the cross. Jesus hat die Strafe der Sünde aufgezehrt, als er ans Kreuz ging. God is an all-consuming fire. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Either you are with him or you're against him. Entweder bist du für ihn oder gegen ihn. Jesus said, there is no middle. Jesus sagt, es gibt keinen nichts dazwischen. You are either for me or you are against me. Da gibt es kein Niemandsland. Entweder bist du für mich oder gegen mich. You are either gathering to me or you are scattering. Entweder sammelst du zu mir hin oder du verstreust. God is an all-consuming fire. Gott ist ein verzehrendes Feuer. There is no middle. Es gibt da kein dazwischen. Either we are consumed with him. Entweder werden wir mit ihm verzehrt. Or we will be consumed by him. Oder wir werden von ihm verzehrt. There are people who will spend eternity with him. Es wird Menschen geben, die die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. And there will be people who will spend eternity without him. Und es wird Menschen geben, die die Ewigkeit ohne ihn verbringen. There's no in between. Und da gibt es nichts dazwischen. There's not a group of people who spend some of eternity with him and some of eternity without him. Da gibt es keine Gruppe von Leuten, die ein wenig der Ewigkeit mit ihm verbringen und ein wenig der Ewigkeit ohne ihn verbringen. Listen to just some of the characteristics of God. Hört einmal zu, jetzt kommen ein paar Merkmale Gottes. God's glory is indescribable. Gottes Herrlichkeit ist unbeschreibbar. Now this is from the scripture. Das kommt aus der Schrift. His brightness is unapproachable. Sein Licht ist unnahbar. His righteousness is impeccable. Seine Gerechtigkeit ist einfach makellos. His justice is uncontestable. Seine Gerechtigkeit lässt sich nicht abstreiten. His throne is unsurmountable. Sein Thron, er lässt sich nicht überwinden. His authority is unchallengeable. Seine Autorität kann man nicht herausfordern. His power is unimaginable. Seine Macht ist unvorstellbar. His presence uncontainable. Seine Gegenwart, sie ist unerreichbar. His wrath is unrestrainable. Sein Zorn, er lässt sich nicht zurückhalten. His judgment irrevocable. Sein Gericht wird nicht widerrufen werden. His person is unchangeable. Seine Person ändert sich nicht. His character is incorruptible. Sein Charakter ist unverwerflich. His promises are unbreakable. Seine Verheißungen sind nicht zu brechen. His word infallible. Sein Wort, es ist ohne Trug. His humility uncompromisable. Seine Demut geht keine Kompromisse ein. His mercy inexhaustible. Seine Barmherzigkeit ist unerschöpflich. His grace undeservable. Seine Gnade ist völlig unverdient. His knowledge undefinable. Seine Erkenntnis ist nicht zu begreifen. His rule inflexible. Sein Herrschen lässt sich nicht beugen. His ways unsearchable. Seine Wege, sie sind unerforschlich. His love unconditional. Seine Liebe ist bedingungslos. His joy unspeakable. Seine Freude unaussprechlich. His peace unexplainable. Sein Friede ist einfach unerklärlich. His patience. Seine Geduld. Almost unbelievable. Einfach fast unglaublich. His goodness undeniable. Seine Güte, sie lässt sich nicht verleugnen. His kindness unmistakable. Seine Freundlichkeit, da gibt es keinen. Es ist fehlerlos. His faithfulness unfailable. Seine Treue versagt nie. His kingdom unshakable. Sein Königreich ist nicht zu erschüttern. His second coming inevitable. Sein zweites Kommen ist unausweichlich. His timing unseasonable. Seine Zeitpunkte nicht vorhersehbar. His deliverance is unforeseeable. Und seine Befreiung ist auch unvorhersehbar. His people untouchable. Sein Volk ist unberührbar. His purposes are unstoppable. Und seine Absichten, niemand kann sie stoppen. God is an all-consuming fire. Gott ist ein Feuer, das alles verzehrt. This is the God of the Bible. Das ist der Gott der Bibel. The Bible says in 1 Peter 1:16. Die Bibel sagt im 1. Petrus 1 Vers 16. That we, dass wir, should be holy as he is holy. Heilig sein sollen, wie er heilig ist. How can we be holy as God is holy? Wie können wir so heilig sein, wie er heilig ist? Unless he makes us holy. Es sei denn, dass er uns heilig macht. To be holy as God is holy. So heilig zu sein, wie Gott heilig ist. Is to be as consumed as God is consumed. Bedeutet einfach so verzehrt zu sein, wie Gott verzehrt. Holiness is to be consumed by God. Heiligkeit bedeutet, von Gott vollkommen verzehrt zu sein. Is to have my guilt consumed. Meine Schuld ist verzehrt. My unforgiveness consumed. Mein Mangel an Vergebung. My complaining consumed. Mein Klagen ist verzehrt. My murmuring consumed. Mein mich beklagen ist verzehrt. The bitterness of my heart consumed. Die Bitterkeit meines Herzens ist verzehrt. My doubt consumed. Mein Zweifel All ist verzehrt. My negative thinking consumed. Alle meine negativen Gedanken, sie sind verzehrt. It's not something I can do, it's something that is consumed. Es ist nicht etwas, was ich tun kann, es ist etwas, was einfach verzehrt ist von ihm. And the only way we can be consumed. Und die einzige Möglichkeit, wie wir von ihm so voll aufgezehrt werden können, is to believe. Ist glauben. But not just to believe. Aber nicht einfach nur glauben. Not through a casual believing. Nicht so einmal gelegentlich mal hier vielleicht so. You have to dare to believe. Muss eines einfach wagen, And es zu glauben. I never want you to forget this. Ich möchte, dass ihr das nie vergesst. You have to dare to believe. Ihr müsst es wagen zu glauben. Faith is not casual. Glaube ist nicht eine Gelegenheitssache. Mal faith hier mal da. Is courageous. Glaube ist mutig. Because faith is in another realm. Weil Glauben befindet sich in einem anderen Reich. You have to be courageous. Du musst glauben. You have to dare. Mutig sein, es wagen. Last night I was tired and I had jet lag and. Gestern Abend ich war müde. I didn't feel like studying. Also ich habe mich gar nicht danach. I just wanted to watch a movie. Gesehen, um zu studieren. Ich wollte einfach and nur einen Film sehen. I don't want to preach tomorrow. Ich möchte morgen gar nicht predigen. And then I just slapped myself and said, hey, Batsch und auf. I dare to believe. I dare to believe. Ich wage es zu glauben. That God will give me a great message for me. Dass Gott mir eine großartige Botschaft gibt für mich. And for the church. Und für I die Gemeinde. Dare to believe ich wage das zu Why? Glauben. Why? Because God says it. Weil Gott es ja sagt. Philippians 3:14. Philipper 3, Vers 14. I can do all things through Christ who strengthens me. Ich kann alles vollbringen durch Christus, der mich stärkt. But we have to dare to believe it. Aber wir müssen es wagen, dies zu glauben. To dare to believe it puts us in another realm. Wenn wir das wagen, das zu glauben, dann sind wir in einem ganz anderen Bereich. It means we block out. Wir blocken alles andere weg. To dare to believe something, you have to block out everything that comes against it. Um etwas zu wagen, etwas zu glauben, müssen wir alles andere einfach wegblocken, was dagegen kommen mag. Think of this lady in Mark chapter 5. Denk an diese Frau in Markus Kapitel 5. She had this issue of blood. Und sie hat diesen Blutfluss. And it had been like that for years. Und das war so seit Jahren. And she dared to believe. Und sie wagte es zu glauben. That if she could touch the hem of the garment of Jesus. Wenn sie nur den Rand seines Gewandes anrühren könnte. She would be healed. Dann wäre sie geheilt. She dared to believe it. Und sie wagte dies zu glauben. She didn't casually believe it. Das war nicht so eben mal vielleicht oder auch nicht if she had casually believed it. Wenn es nur so gelegentlich mal geglaubt hätte, she would have come to the crowd, dann wäre sie da so in die Menge gekommen and said, oh my, oh mein Gott, oh, I didn't know there'd be so many people here. Oh, ich habe gar nicht gedacht, dass so viele Leute da sein könnten. Maybe another day. Vielleicht besser einen anderen and Tag. That's like so many of us. Und so sind wir, so We're viele so von uns. Casual. Wir sind da so beiläufig dabei. Husbands, love your wife. So beiläufig. Ihr Männer liebt As eure Frauen. Christ loved the church. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Oh my. Oh Mann. Oh Lord, you don't know my wife. Herr, Du kennst dich no, meine Frau I know nicht. Your wife. Nein, ich kenne sie. And I know you too. Und ich kenne dich auch. Love her as I love you. Liebe sie, wie ich dich liebe. I don't know if I can. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Love her as I love you. Liebe sie, wie ich dich Dare liebe. Dare to believe that Wage you can. Es, zu glauben, dass du dies kannst. Dare to believe that I can strengthen you and you can. Wage es zu glauben, dass ich dir diese Kraft dazu geben werde und dass du es dann kannst. See, that puts me in another realm. Dann bin ich in einem ganz anderen Bereich. That puts me into the action mode. Das bringt mich hinein, dass ich jetzt zum Handeln komme. So this woman, she pressed through the crowd. Diese Frau, sie drängte sich durch die Because Menge. She was daring to believe it. Sie wagte es, das zu glauben. She had courage. Sie hatte Mut. She was determined. Sie war bestimmt darauf. People were in her way. She's like, excuse me, pardon me, excuse da me, pardon me, excuse me, excuse me. Entschuldigung, kleinen Moment, excuse ich muss me, hier mal out of my durch. Way, please, out of my way, out of my way. And finally, the slow motion. There she is. Zeitlupe, da ist sie. I gotta watch this in heaven, right? This is gonna be so cool. You watch her, and we're all watching the video, and we're all cheering, yeah! And there she is, like, da, da, da, da, da, da, da, da, da, and there's the hand, slow motion. Da kommt die Hand. She touches him. Virtue, power, she's healed. The smile. And then the Lord turns. Who touched me? Der hat mich angerührt. She tries to run. Who dared to touch me? Wer hat es gewagt? Who dared to touch me? Wer hat es gewagt? I did. Ich war es. It was me. Ich war es. Woman, your faith has made you whole. Frau, dein Glaube hat dich geheilt. At the same time, there was this guy named Jairus. Zur selben Zeit war dieser Mann namens Jairus. He was the ruler of a synagogue. Er war der Leiter der Synagoge. His only child, his only daughter was sick. Sein einziges Kind, seine Tochter, sie war krank. And she was dying. Und sie lag im Sterben. We know how the story went, but I try to imagine how these stories go. Also ich weiß nicht genau, aber ich versuche mir vorzustellen, wie das war. It's his only daughter. Die einzige Tochter. She's at home. Sie ist zu Hause. And I kind of imagine it's something like this. Und ich kann mir das irgendwie so vorstellen. They're taking care of the daughter. Sie kümmern sich da um die Tochter. The wife is crying. Die Frau, sie weint. The neighbors are crying. Die ganzen Nachbarn sind dort. The mother-in-law is crying. Alle weinen und klagen. Everyone's crying. Alle klagen the father und weinen. Doesn't know what to do. Der Vater weiß nicht mehr, was er He's tun soll. He's pacing the floor thinking, what can I do? Er läuft den ganzen Boden auf und ab. How is she? She's getting worse. She's hardly breathing. Sie atmet kaum noch. Someone turns and says, "There's nothing we can do for her." Jemand dreht sich um und sagt, wir können nichts mehr tun. There's nothing we can do. Es gibt nichts mehr, was wir tun können. And then the father, Jairus. Und dann der Vater, der Jairus. Does something daring. Er tut etwas. Er ist der voll Wagemut. He puts his coat on. Er legt seinen Mantel an. And his wife says, "Where are you going?" Seine Frau sagt, wo willst du jetzt hin? There is something I can do. Da gibt es etwas, was ich tun kann. Where are you going? Wo gehst du hin? I'm going to find Jesus. Ich werde hingehen und ich werde Jesus finden. You'll never find him. Where is he? Du wirst ihn nie finden. Wo wird er denn schon sein? I will find him. Ich werde ihn finden. And I just picture him running out the door. Und ich kann mir das so vorstellen, wie er da herausrennt aus der Tür. And running, running, und er läuft, running, und er läuft. Toward the Sea of Galilee somewhere. Hin irgendwo in Richtung Genezareth. Knowing that Jesus has been seen there often. Und er weiß, dass Jesus dort oft gesehen wurde. And running, and running, und er läuft. And daring to believe. Und er daring, wagt es zu glauben. And running, and finally, und er läuft er. There's a crowd, and oh my God, it could be him. Da ist eine Volksmenge. Vielleicht ist er dort. And there he is. Und dann and he works his way through. Und so arbeitet er sich durch die Volksmengen durch. And he says, Master, er sagt, Meister, my only daughter is almost dead. Meine einzige Tochter, sie ist please, fast tot. Please bitte, come. Bitte komm. And the Lord begins to go. Und der Herr wendet sich um zu ihm zu and gehen. This man has some hope. Und so hat der Mann Hoffnung. He's thinking, yes, come on, out of the way, out of the way, please, please, out of the way. My daughter's dying. Please, please, please, please, Jesus, hurry, hurry. Please, out of the way. Please. And suddenly this other woman touches Jesus. And Jesus turns and says, who touched me? Jesus dreht sich um und sagt, wer hat mich angerührt? And Jairus is probably thinking, not now. Oh my God, not now. No, no, no. Why the delay? Warum müssen wir das noch verzögern hier? And as Jesus is delayed with this other woman, und während Jesus da zurückgehalten wird und sich aufhält mit der anderen Frau, the messengers come. Kommen die Boten. And they say, don't bother the master. Bekümmere den Meister nicht mehr. Your daughter's dead. Deine Tochter, sie ist tot. Can you imagine those words? Könnt ihr euch diese Worte vorstellen? Falling on his ears. Die dann in seine Ohren fallen. Your daughter's dead. Deine Tochter ist tot. And Jesus hears and immediately responds. Und Jesus hört das und reagiert sofort. Don't be afraid. Habe keine Angst. Just believe. Glaube nur. And what he was saying is, don't be afraid. Habe keine Angst. Dare to believe. Wage es nur zu glauben. Dare to believe. Wage es nur zu glauben. Don't be a casual believer. Sei nicht so ein beiläufiger Gläubiger. Casual believing doesn't consume us. Beiläufiges Glauben verzehrt uns nicht. Casual believing doesn't consume bitterness. Beiläufiges Glauben verzehrt nicht die Bitterkeit. Casual believing doesn't consume anger. Beiläufiges Glauben, es verzehrt den Zorn nicht. Doesn't consume lust. Die Lust, es verzehrt sie nicht. It doesn't consume jealousy. Die Eifersucht, es verzehrt sie anxiety, nicht. Ängstlichkeit, insecurity, Unsicherheit, fear, Furcht, hatred, Hass, being prejudiced, Vorurteile, stealing, lying, stehlen, lügen. Casual believing does not consume these things. Beiläufigkeit im Glauben verzehrt die Dinge nicht. We have to dare to believe. Wir müssen wagen zu glauben. You have to dare to believe. Du musst es wagen zu glauben. Some of us have to dare to believe in the mercy of God. Einige von uns müssen es wagen an die Barmherzigkeit Gottes. You're too casual. Ihr seid zu beiläufig dabei. You fail all week long. Die ganze Woche, ihr fallt immer wieder und versagt. We all fail. We fail with the things we think and say. Und wir alle versagen. Wir versagen in Dingen, die wir denken oder die wir sagen. But if you're gonna succeed at anything, succeed at daring to believe in the mercy of God. Aber wenn du an irgendetwas doch Erfolg haben möchtest, dann wage es, an Gott zu glauben. When I was 22 years old, als ich 22 Jahre alt war, Mary and I, we dared to believe. Da wagten Mary und ich, wir wagten es. We dared to believe that God could use us. We dared. Wir wagten es zu glauben, dass Gott uns verwenden kann. One of my favorite verses in the Bible. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. The one I would like on my tombstone, unless the Lord comes back. Auf meinem Grabstein haben möchte, sei dass der Herr eher wiederkommt. 2 Timothy 2:21. 2. Timotheus 2, Vers 21. Useful to the master. Nützlich dem Meister. Useful to the master. Nützlich dem Meister. When I was a young believer, I read that verse and it burned on my heart. Wow. Als ein junger Gläubiger war, ich las diesen Vers und es brannte in meinem Herzen förmlich. Useful to the master. Nützlich für den Meister. And my heart would just warm up and just, oh, Herz, I want to be useful to the master. Warm geworden, voll Feuer, nützlich für den Meister. I'm gonna dare believe that I can. I'm gonna dare believe. Ich werde es wagen, dass ich es auch kann. And I'm gonna dare believe that if I prepare. Und ich wage das, zu glauben, dass wenn ich mich darauf vorbereite, little by little, Stück für Stück, if I just study the scripture little by little, wenn ich ein Wort einfach studiere, Stück für Stück, here a little, there a little. Hier ein bisschen, couple ein bisschen. Verses in my pocket. Einfach Verse in meiner Tasche habe. When I get home. Wenn ich nach Hause komme. If I just prepare by faith. Wenn ich mich einfach vorbereite im Glauben. I dare believe. Ich wage es zu glauben. That God will use me someday. Dass Gott mich eines Tages verwenden wird. See, it sets me in another category. Da komme ich hinein in eine andere Kategorie. I dare believe that God will help me. Ich wage es zu glauben, dass Gott mir hilft. I dare believe that all things will work to the good. I dare believe it. Ich wage es zu glauben, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken. I dare believe that I can give thanks for all things. Und ich wage es zu glauben, dass ich für alle Dinge Dank sagen kann. You got to be courageous. Wir müssen mutig sein. Because everything will come in. Denn da werden alle Dinge da hineinströmen. And my feelings and my natural reasoning. Meine Gefühle, mein natürliches Denken. Will stop me. Will stop the casual believer. Diese Leidenschaft. The casual believer will not press through the crowd. Der beiläufige Gelegenheitsgläubige, der wird nicht durch die Menge da durchgehen. The casual believer will not run and look for Jesus. Der gelegentliche Gläubige, der wird dann nicht laufen, um nach Jesus zu schauen. It's the courageous, daring. Es ist der Mutige, der wagt. You've got to be daring. Wir müssen wagen. You've got to say, I dare believe you. Ja, ich wage es dir zu glauben. Hey, I've got a sickness, but I dare believe. Ich bin krank. Aber ich wage es zu glauben. Psalm 103, verse 2. Psalm 103, Vers 2. He healed, he forgives all of my sin. Er vergibt alle meine Sünden. And he heals all of my diseases. Und er heilt alle meine Krankheiten. I dare believe it. Und ich wage dies zu glauben. I am determined to believe it. Ich bin darin bestimmt, das zu glauben. I'm going to place myself in a place of vulnerability. Ich begebe mich jetzt hinein in diesen Platz dieser Verwundbarkeit. I'm gonna go for it all. Ich werde da jetzt ganz und gar da hineingehen. And you know what? If I dare to believe it and it doesn't happen, und wenn ich das wage, das zu glauben und es vielleicht nicht geschieht, I'd rather die believing. Dann sterbe ich lieber als Glaubender. Than live unbelieving. Als zu leben im Unglauben. And you know what? It says in some, what is it? 37:25. Und es heißt da im Psalm 37, Vers 25. I've never seen the righteous forsaken. Ich habe niemals, never. Niemals den Gerechten verlassen gesehen. So you can be the first one and maybe the only one in heaven. So könntest du der Erste werden und dann vielleicht der Einzige. Excuse me, Lord. Entschuldigung, Herr. Just one question. Ich hätte diese eine Frage. I know everyone is worshiping you. I love that. Jetzt beten nicht alle an hier. I appreciate that. Es ist schön, sehr schön, ja. And it's wonderful to be here. Es ist echt klasse. Don't get me wrong. Also nicht, dass das falsch versteht jetzt. But I was forsaken. Du hast mich verlassen. All things didn't work to the good for me. Entschuldigung, es haben nicht alle Dinge zum Guten gewirkt. Sorry to spoil the party. Also, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier die Party verderbe. Do you think that you're going to be there and be able to say that? Glaubt ihr, dass ihr dann dort sein könntet? His justice is uncontestable. Seine Gerechtigkeit ist unbestreitbar. God tests us. Gott prüft uns. He puts us through situations. Er gibt uns da hinein. In Situationen. Going to Liberia, nach Liberia zu gehen, I'm not so concerned about what the devil's going to do. Ich bin da nicht so mit von betroffen von dem, was vielleicht der Teufel tun möchte. I'm more concerned about what God's going to do. Ich habe da mehr Gedanken darüber, was Gott tun wird. Because I know God. Denn ich kenne Gott. And God is a God of big things. Und Gott ist ein Gott der großen Dinge. God likes to put disciples into boats. Gott liebt es da, Jünger in Boote hineinzugeben. And then he likes to fall asleep. Und er geht auch gerne schlafen. And then he likes to put disciples in the boat and push them off and say bye bye. Genauso, er bringt die Jünger ins Boot, sagt tschüss. Bye Lord, we'll see you later. Ja Herr, wir sehen dich später, ja? You sure will. Okay. Ja, das werden and they auch. Go right into the storm. Und direkt in den Sturm hinein. And this is God likes to do this. Gott mag das zu because tun. Because he likes to get us to dare to believe. Denn er möchte uns dahin bringen, dass wir es wagen zu glauben. And I cannot believe that God will send us to Liberia. Und ich kann nicht glauben, dass Gott uns nach Liberia sendet. Without daring us to believe. Ohne dass er uns dann praktisch davor stellt, zu wagen. Which makes me zu a little bit nervous. Das macht den Kleinen mich nervös. But I'm daring to believe. Aber ich wage es zu glauben. That everything will work out in the end for the good. Dass alles am Ende doch wirklich zum Guten so when we come back, we will have a story. Also wenn wir dann wiederkommen, of his faithfulness. Eine echte Geschichte erzählen können von seiner Treue. That's what makes me nervous. Und das macht mich nervös. Because God wants us to have a genuine faith. Denn Gott möchte, dass wir einen echten Glauben haben. He wants us to really know who he is. Er möchte, dass wir wirklich wissen, wer er ist. He wants us to go into situations and dare to believe. Er möchte, dass wir in Situationen hineingehen und es wagen zu glauben. To move out of the casual Christianity. Dass wir heraustreten aus diesem beiläufigen Christsein. Which has no power. Wo er keine Macht drin steckt. Only the daring believer experiences the consuming God. Nur der wagemutige Gläubige, er wird den verzehrenden Gott erfahren. Father, I dare to believe. Vater, ich wage es zu glauben. That you have forgiven me. Dass du mir vergeben hast. I dare to believe it. Ich wage dies zu glauben. I confess my sin. Ich bekenne meine Sünden. I come before you. Ich komme vor dich. I humble myself. Ich demütige mich vor dir. And I dare to believe that you will cleanse me. Und ich wage es zu glauben, dass du mich reinigst. And I say this because all of my feelings. Ich sage dies, weil all meine Gefühle, all of my natural thinking is fighting against me. Mein natürliches Denken dagegen kämpft. There's just a crowd between me and you. Und da ist diese Menge da zwischen mir und dir. And I'm going to fight through. I'm going to dare to believe. Und ich werde da durchkämpfen und ich werde es glauben. I'm going to dare to believe God for my family. Ich werde Gott glauben für meine Familie. I'm going to dare to believe God for my kids. Ich werde Gott glauben und ich werde es wagen, ihn zu glauben für meine Kinder. Why can't we dare to believe that our kids? Warum können wir es nicht wagen zu glauben, dass unsere Kinder will be leaders in this country? Einfach Leitende sein werden, Leiter in diesem Land. Will be the light of the world. Licht dieser Welt. That one of our kids will be the president one day. Einer unserer Kinder einfach der Präsident sein wird. Why not? Warum nicht? Let's dare to believe. Lass uns wagen, das zu glauben. That our kids can, some of our kids are not all, if not all of them or many of them. Dass einige von unseren Kindern, wenn nicht eigentlich viele, vielleicht gar alle. That God can raise them to a place. Dass Gott sie einfach erheben kann und aufziehen kann zu einem Platz. Of having a platform that we never could. Dass sie eine Plattform haben, die wir nie haben könnten. That they can speak to thousands. Dass sie zu Tausenden sprechen. Could we dare to believe it? Können wir das wagen, das zu glauben? That we can speak into our children's lives. Dass wir hineinsprechen in das Leben unserer Kinder. Let's just look at a couple more quotes and we'll close. Schauen wir uns mal ein paar Verse an. Courage is not the absence of fear. Mut ist nicht die Abwesenheit von Furcht. But rather the judgment that something else is more important than fear. Aber eher das Urteil oder die Beurteilung, dass etwas anderes noch wichtiger ist als Furcht. Isn't that good? Next one. Creativity requires the courage to let go of certainties. Kreativität verlangt den Mut, einfach Dinge, die sicher sind oder bestimmt sind, loszulassen. Let's go further. Martin Luther. Martin Luther. Faith is a living, daring confidence in God's grace. Glaube ist eine lebendige, wagemutige Zuversicht in die Gnade Gottes. So sure and certain that a man could stake his life on it 1,000 times. So sicher und so bestimmt, dass ein Mann sein Leben da mit aufs Spiel setzen kann. Tausende von Male. Helen Keller. Life is either a daring adventure or nothing. Helen Keller. Leben ist entweder ein wagendes Abenteuer oder gar nichts. Queen Elizabeth I. Queen Elizabeth I. Cowards falter. Feiglinge, die klappen zusammen. But danger is often overcome by those who nobly dare. Aber Gefahren werden oft gerade dadurch überwunden, überwunden von denen, die es in nobler Weise wagen, zu wagen. Ja. Jesus said, er sagte, to the man who came to the wedding feast without a garment, zu dem Mann, der dahin kam zum Hochzeitsfest ohne das Gewand, friend, Freund, how dare you come in here looking like that? Wie kannst du es wagen, hier hineinzukommen und so auszuschauen? He dared to be disobedient. Er wagte es, ungehorsam zu sein. We're talking about daring to be obedient. Aber wir sprechen davon, es zu wagen, gehorsam zu sein. There are multitudes of people who dare to live in unbelief. Es gibt Mengen an Menschen, die es wagen, im Unglauben zu leben. One day. Und Gott wird eines Tages fragen, how could you dare, wie konntest du es nur wagen, to live a life, ein Leben zu leben of unbelief, im Unglauben, when everything about the universe spoke of my reality. Alles im ganzen Universum von meiner Wirklichkeit sprach. Let's close with this. Ephesians 3:20. Epheser 3:20. This is the Apostle Paul. Apostel Paulus. Now to him who by the power that is at work within us. Nun sei ihm, dessen Macht in uns wirkt. This is the Amplified Version. Die erweiterte Version. Is able to do super abundantly. Der in der Lage ist, so viel mehr zu tun. Far over and above all that we dare ask or think. Weit darüber hinaus und mehr als alles, was wir auch nur zu erbitten wagen oder zu denken wagen. Infinitely beyond our highest prayers. Und zwar unermesslich jenseits darüber hinaus über unsere größten und höchsten Gebete, desires, Verlangen, thoughts, Wünsche, hopes, Hoffnungen oder Träume. Shall we dare believe God? Sollen wir es wagen, Gott zu glauben? That God can use our church? Dass Gott unsere Gemeinde verwenden kann in, this world, in dieser Welt in, more than a casual way, in einer mehr als nur gelegentlichen oder beiläufigen Weise. Would you dare to believe with me? Hört ihr das wagen, mit mir zu glauben? Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we stand and sit before you today. Wir stehen und wir sitzen vor dir heute. Your word says, dein Wort sagt, that your eyes go to and fro across the earth. Dass deine Augen einfach die Erde durchstreifen. And you see those that fear you. Und du siehst die, die dich fürchten. And you want to be strong on their behalf. Und du möchtest dich stark erweisen an ihrer Stelle. And we are here today. Und hier sind wir. And we want to dare to believe you. Und wir wollen es wagen, dir zu glauben. Strengthen us. Stärke uns. To believe your promises. Dass deine Verheißungen glauben. That are clear. Die ganz klar sind. That you love us. Dass du uns liebst. That you care for us. Dass du dich um uns kümmerst. That you forgive us. Dass du uns vergibst. Cast your cares upon him. Werft eure Sorgen auf ihn. For he cares for your souls. Denn er sorgt sich um eure Seelen. Let's dare believe that today. Lass uns das einfach wagen, dies zu glauben. Let's dare to cast our care upon him. Lass uns das wagen, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Maybe you're here today. Vielleicht bist du heute hier. And you've never received Jesus in your life. Und du hast nie Jesus in dein Leben aufgenommen. You've never dared to believe. Du hast nie gewagt, so zu glauben. That if you pray, he will respond. Dass wenn du nur betest, dass er einfach darauf reagiert und dir antwortet. You've never dared to believe. Dass es nie gewagt zu glauben. That he could cleanse you. Dass er dich reinigen kann. That he could forgive you. Dass er dir vergeben kann. You've never dared believe he could change your life. Dass es nie gewagt zu glauben, dass er dein Leben verwandeln kann. Pray with me this morning. Bete mit mir heute. Pray, dear God. Bete einfach, lieber Gott. I want to dare to believe today. Ich möchte es wagen, zu glauben heute, that you love me. Dass du mich liebst. I want to dare to believe that you care about me. Ich möchte es wagen, zu glauben, dass du dich um mich kümmerst und dich sorgst. That you know my name. Dass du meinen Namen kennst. I dare to believe that you want to fill my life. Ich wage es zu glauben, dass du mein Leben ausfüllen möchtest. With joy. Mit Freude. And peace. Und Friede. Please forgive me. Bitte vergib mir. And cleanse my life. Und reinige mein Leben. Cleanse my sin. Reinige mich von meiner Sünde. Cleanse my selfishness. Und meine Eigensucht. My guilt. Meine Schuld. I want to be free. Bitte frei sein. Father, I pray for the body of Christ across Austria. Vater, ich bete für den Leib Christi in ganz Österreich. I pray for the government. Bete für die Regierung. For educators. Für Erzieher. For athletes. Für Athleten. And I dare to believe. Und ich wage es zu glauben. That you will raise up high-profile people. Dass du einfach Menschen erheben werdest, dass die ein hohes Profil in der Öffentlichkeit. Whose lives you will change. Deren Leben du verwandeln wirst. Who will bear witness of your love. und es wagen, einfach Zeugnis zu geben von deiner Liebe in, the media. In den Medien, that all of Austria will know, auf das ganz Österreich weiß, that you are a God that changes lives. Dass du ein Gott bist, der die Leben verwandelt. For you are the same yesterday, denn du bist der gleiche gestern, today, heute and forever. Und in Ewigkeit. In Jesus' name we thank you. In Jesu Namen danken wir dir. Amen. Amen.